Nächsten Mittwoch kommt es ja endlich zu dem Prozess gegen die 6 mutmaßlichen Attentäter, die am 25. August einen Anschlag auf die griechische Botschaft in Belgrad verübt haben sollen. Wie kam es denn dazu, dass 2 Mollys gegen das Botschaftsgebäude geflogen sind? Es gab am Folgetag wohl ein Bekennerschreiben von einer Gruppe, die sich Schwarze Sonne nennt. Und die hat eben das als Solidaritätsbekundung mit einem griechischen Aktivisten erklärt, der bei den Ausschreitungen Ende vorletzten Jahres, also Ende 2008, schon festgenommen wurde und zu dem Zeitpunkt Ende August schon rund 40 Tage in Hungerstreik. Und aus Griechenland wurde wohl auch international zu Solidaritätsaktionen aufgerufen. Und das sollte dann eine der Solidaritätsaktionen sein. Im Endeffekt, 2, 3 Tage später, wurde er dann glücklicherweise auch freigelassen. Ja, jetzt sind ja 6 Menschen festgenommen worden, denen diese Tat zugeschrieben wird. Was sind das denn für Leute? Ich habe gehört, einige Menschen von denen sind Mitglieder der anarcho-syndikalistischen Initiative in Serbien. Und ja, was weißt du über die persönlich und über die anarcho-syndikalistische Initiative? Ja, das sind wohl alles relativ junge Menschen, zwischen 18 und 27 Jahren. Die 2, die nicht zur anarcho-syndikalistischen Initiative gehören, die werden wohl zum Dunstkreis gerechnet von der Polizei. Die anarcho-syndikalistische Initiative versucht sich an studentischen Protesten und an Arbeitskämpfen zu beteiligen. Und das haben sie wohl auch konkret in einigen Fällen schon gemacht. Ja, im Prinzip versuchen sie das aufzubauen, was in Deutschland die Freie ArbeiterInnenunion, die V, macht. Und sie sind auch Mitglied der IWA, der International Workers Association. Und wie haben die Genossinnen der ASI auf die Verhaftung der 6 reagiert? Ja, also jetzt waren auf einmal 4 von ihnen im Gefängnis und damit waren kaum noch welche frei, kann man sagen. Also in Belgrad vielleicht nochmal genauso viele und in ganz Serbien kommt dann vielleicht nochmal eine Handvoll Leute dazu. Die waren natürlich ziemlich schockiert, vor allen Dingen, weil eigentlich auch sozusagen der Kern dieser Gruppe dann im Knast saß. Und trotzdem ist es ihnen am Anfang gelungen, noch eine gewisse Solidaritätsbewegung in Gang zu setzen. Es gab in Serbien und auch weltweit Solidaritätskundgebungen. In Berlin etwa gab es eine Kundgebung vor der serbischen Botschaft oder etwas später auf der Frankfurter Buchmesse und auch in vielen anderen Orten der Welt. Das flachte allerdings im Oktober immer mehr ab. Die Leute der ASI hatten es ja auch relativ schwer, Kontakt aufzubauen zu den Leuten in Haft und wahrscheinlich waren sie da auch ein bisschen ratlos, was jetzt so die richtigen Aktionsformen sind, um ihre Genossinnen zu unterstützen. Ja klar, es sind überwiegend Studentinnen, für die so eine Situation völlig neu ist. Die ASI war jetzt auch bisher nicht bekannt für militante Aktionen und hatte, glaube ich, auch so einen Fall noch nie zuvor, dass sie so stark staatlicher Repression ausgesetzt waren. Zudem wurden definitiv ASI-Mitglieder abgehört und auch überwacht und es wurde auch während der Protestkundgebung, also was heißt Protestkundgebung, beim Plakatieren wurde ein Mitglied festgenommen und entsprechend waren sie wahrscheinlich eingeschüchtert und auch nicht besonders erfahren in so einer Situation. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Aktionen zunehmend abflachten. Kontakt zu den Gefangenen gibt es direkt gar nicht. Die sind alle voneinander isoliert untergebracht. Isoliert heißt aber nicht, dass sie in Einzelhaft sitzen. Die sind in ziemlich großen Gruppen in Zellen untergebracht. Und sie dürfen auch nur alle 15 Tage ihren Anwalt oder ihre Eltern treffen. Sonst haben sie niemanden Kontakt außerhalb und untereinander haben sie eben ist auch jeglicher Kontakt untersagt. Und sie dürfen wohl offiziell auch keine Erklärung nach außen abgeben. Und gibt es gegenseitige Unterstützung zwischen den Anwältinnen, den Eltern und der anarchistischen Szene, sodass man eine gemeinsame Solidaritätsaktion starten kann? Nein, das fehlt leider völlig. Es gibt wohl zu 1 oder 2 Anwältinnen Kontakt vom Umfeld der anarcho-syndikalistischen Initiative und der Initiative selbst. Ansonsten gibt es den Kontakt nicht. Auch unter den Anwälten gibt es keine gemeinsame Strategie, Und die Anwälte, also die Kontakt haben, haben auch eher darum gebeten, den Fall ruhig zu halten und außerhalb keine Aktion zu machen, was sicherlich auch noch mit dazu beitrug, dass es ruhiger wurde um die Sache. Und wie kam es dazu, dass doch wieder Solidaritätsaktionen gestartet wurden? Beziehungsweise wie kam dann der Kontakt der Leute aus Belgrad zu anderen Leuten auf dem Balkan und insgesamt in der anarchosyndikalistischen Szene weltweit zustande? Also ganz abgebrochen ist der Kontakt wahrscheinlich nie. Bloß gab es zwischendurch halt kaum Informationsfluss nach außen. Und ein paar Leute haben sich dann zusammengerauft, auch besonders aus dem Umfeld der Asi und die verletzten Asi-Leute. Und haben dann ein Treffen veranstaltet in Belgrad in Mitte Dezember, wo ein paar Leute kamen aus Bulgarien, aus Griechenland, aus Mazedonien, aus Serbien und aus Deutschland und sozusagen den Neustart für größere Öffentlichkeit gelegt haben. Und in der Folge gab es dann auch wieder etwas mehr Aktionen, vor allem gab es heftige Diskussionen, wie am besten vorgegangen werden könnte. Die zweite Schiene ist noch, ein ASI-Mitglied ist zum IWA-Kongress nach Brasilien geflogen, es war parallel zu diesem Treffen in Belgrad und hat eben dort auch einen ausführlichen Report abgeliefert für die IWA, sodass auch von der Seite wieder mehr Unterstützung kommen konnte und vor allen Dingen mehr Informationen vorhanden waren. Das ist ja jetzt schon eine ziemlich harte Anklage, internationaler Terrorismus. Das passiert ja auch in Serbien nicht alle Tage, dass Leute bezüglich solcher Sachen angeklagt werden. Wie reagierte denn die Bevölkerung in Serbien darauf? Wurde das überhaupt wahrgenommen? Oder was waren so Reaktionen in der Presse? Also die Reaktionen in der Presse waren wohl relativ harsch am Anfang gegen die Angeklagten, beziehungsweise wurden die schon als Schuldige identifiziert in der Zeitung, als auch die Anklage bekannt wurde. Es gab auch in Serbien wohl noch eine Gruppe von sogenannten liberalen Intellektuellen, die ja sich als Beobachtungsgruppe sozusagen installiert hat und die eben den Prozess begleiten möchte, kritisch begleiten möchte und die auch eine sehr kritische Petition an das Gericht geschrieben hat, wo unter anderem gerade die Schwere der Anklage scharf kritisiert wird. Wie wird es denn von der Justiz gerechtfertigt? Also eine Erklärung dazu, eine öffentliche gibt es nicht. Die Anklageschrift wurde nicht veröffentlicht. Deswegen ist es schwer zu beantworten. Es gab schon direkt nach dem Anschlag von eher rechter Seite, von ehemaligen Sicherheitsbeamten oder rechten Sicherheitsprofessoren und was auch immer, Forderungen hier eben hart vorzugehen. Und der internationale Terrorismus wurde da wohl schon ins Gerede gebracht, weil es halt einen Kontakt gibt zu griechischen Anarchistinnen, die als sehr gefährlich eingestuft werden. Da wird dann was erzählt, also wirklich ein Zitat, dass die eben hohe Geldmittel zur Verfügung haben und in einer Reihe zu stellen seien mit der ETA und der IAA und möglicherweise halt auch durch die guten Beziehungen Serbiens zu Griechenland wollte man sich hier mit den Griechen sich gut halten und entsprechend hart durchgreifen. Aber das ist von meiner Seite aus eher Spekulation und auch was ich an Analysen in Belgrad so von den Kolleginnen gehört habe, war nicht so ausgereift. Aber dazu soll es wohl mehr Informationen geben, vielleicht eine etwas genauere Analyse in der kommenden Woche am Freitag, am 19., wo Abolishing Borders from Below einlädt, zu einer Diskussionsveranstaltung eben um diesen Fall und um staatliche Repressionen gegen Aktivistinnen insgesamt. Und nächste Woche Mittwoch ist ja auch der erste Prozesstag ab 10 Uhr in Belgrad. Da wird ja sicherlich auch ein bisschen was von der Staatsanwaltschaftsseite dazu erwähnt. Ja, dort ist auch jemand von Abolishing the Borders from Below und wird dann auch vom Prozess berichten am Freitag. Genau, ja. Und also man kann auch nach Belgrad fahren, um den Prozess direkt zu begleiten. Es gibt international auch mehrere Aktionen, auch jetzt nicht auf einen Tag konzentriert. Es soll wohl schon am 16. möglicherweise in Warschau anfangen, vielleicht am 15. schon in Skopje, in Mazedonien. Und ja, hoffentlich möglicherweise gibt es auch noch das ein oder andere hier in Berlin am 17. dazu. Also wer sich auf dem Laufenden halten will darüber, kann da mal bei Abolishing Borders from Below auf der Internetseite gucken oder bei der Anarchistischen Föderation Berlin, afb.blogspot.de, beziehungsweise bei der FAU, wobei ich schätze, ist ja auch hier in dieser Sendung wird es mit erwähnt, dass die FAU so viel gerade an Prozessen, an eigenen Prozessen und Problemen hat, dass sie sich wohl in dieser Woche auch eher darauf konzentriert. Okay, ja, danke für das Gespräch.